in. Als die Härte ihrer Lage kommt der Frust. Du bist für Tage erst, als dass man dich verplatzt, dass du schnell die Kurve kratzt. Die Kinder der Straße, die Kinder der Straße.